Und unter den Leuten der Schrift gibt es wahrlich manche, die an Allah glauben und an das, was zu euch als Offenbarung herabgesandt worden ist und was zu ihnen selbst herabgesandt worden ist. Dabei sind sie demütig vor Allah und verkaufen nicht die Zeichen Allahs für einen geringen Preis. Jene haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen.